Das Lehrwerk Deutsch für Sie und von Jarzef. Grundkurs Deutsch. Lektion 1. Grundtext. Machen wir uns bekannt. Hallo, sind Sie bereits hier? Ich auch. Sie fragen, wer bin ich? Gut, ich antworte. Ich bin Herr Jemand. Hans einer Jemand. Bald kommen meine Freunde. Frau Huber, Herr Stock, Herr Altmann und viele andere. Ich stelle sie Ihnen vor. Mit großem Vergnügen. Ach ja, meine Freunde treffen sich heute auch zum ersten Mal. Sie sind miteinander nicht bekannt. Das macht aber nichts. Aller Anfang ist schwer. Oh, Sie kommen schon. Ich empfange und begrüße Sie. Und mache Sie mit Ihnen bekannt. Also, wollen wir uns kennenlernen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, liebe Freunde. Guten Tag, Kollegen. Seien Sie willkommen. Wer ist das? Ist das Manfred Müller? Ja, Manfred Müller. Das bin ich. Und wer sind Sie? Ich bin Stock. Wie bitte? Stock. Peter Stock. Danke, Herr Stock. Ist das Herr Heine? Nein, das ist nicht Herr Heine. Das ist Herr Altmann. Herr Altmann, darf ich mich Ihnen vorstellen? Herr Altmann. Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Sehr angenehm. Sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und wer ist diese schöne Frau? Wie heißen Sie? Ich heiße Huber. Maria Huber. Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Viktor. Das ist eigentlich mein Vorname. Mein Vaters Name ist Ivanovich und mein Familienname ist Sidorow. Sind Sie Französin, Frau Huber? Nein, ich bin keine Französin. Ich bin Deutsche. Ich lebe nicht weit von Köln. Oh, sehr angenehm. Ich bin auch ein Deutscher. Ich lebe auch in der Nähe von Köln. Sie sind also mein Landsmann. Und Sie sind meine Landsmännin. Ich bin sehr froh. Ich gratuliere Ihnen dazu. Sie sind Landsleute. Herr Altmann, und woher kommen Sie? Sind Sie Engländer? Nein, ich bin nicht aus England. Sind Sie Amerikaner? Nein, ich bin nicht aus den USA. Vielleicht sind Sie Italiener? Nein, ich bin nicht aus Italien. Ich komme aus Deutschland. Wir sind hier vier Deutsche. Aber wer sind Sie, Herr Sidorow? Ich bin Russe. Ich komme aus Russland. Ich bin russländischer Staatsangehöriger. Russlands Bürger. Herr Stock, und wo sind Sie zu Hause? Wo wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne in Hamburg, Rumpfsweg 5. Das ist meine Adresse. Und was sind Sie von Beruf? Ich bin Bankangestellter. Ich arbeite in einer Bank. Und wo arbeiten Sie, Frau Huber? Ich bin bei einer Firma als Sekretärin tätig. Und als was arbeiten Sie, Herr Sidorow? Von Beruf bin ich Ingenieur. Aber ich arbeite als Kaufmann. Wie interessant. Entschuldigen Sie, wo leben Sie in Russland? In welcher Stadt? Ich lebe in Russlands Hauptstadt, in Moskau, Polanka-Straße 8. Und was machen Sie, Herr Altmann? Wo arbeiten Sie? Ich arbeite noch nicht. Ich bin Student. Und wo studieren Sie? Ich studiere. studiere an der Universität Bonn. Kennen Sie die? Leider nicht. Und was studieren Sie? Programmieren. Ich will Programmierer werden. Und wer ist der Mann dort drüben? Ist er Ihr Freund, Frau Huber? Er ist ein Bekannter von mir. Ich kenne ihn aber nicht besonders gut. Ich kenne nur seinen Namen. Das macht nichts. Machen Sie uns bitte mit ihm bekannt. Guten Tag, Frau Huber. Guten Tag, Herrschaften. Meine Herren, machen Sie sich bitte bekannt. Das ist Klaus Riedle. Herr Riedle, sind Sie aus Österreich? Nein, ich bin kein Österreicher. Sie sind also Schweizer? Nein, ich bin nicht aus der Schweiz. Vielleicht sind Sie hiesig? Richtig, ich bin von hier. Herr Riedle, was sind Sie von Beruf? Sind Sie Arbeiter oder Beamter? Vielleicht sind Sie Fahrer oder Schlosser? Vielleicht sind Sie Arzt oder Lehrer? Ich bin kein Arzt und kein Lehrer. Mein Beruf heißt Journalistik. Ich bin Journalist. Oh, das ist sehr interessant. Sie kennen wohl viele Fremdsprachen. Nicht so viele. Ich spreche fließend Englisch und kann ein bisschen Französisch. Und Sie? Ich beherrsche die italienische Sprache. Und ich spreche nur gebrochenes Italienisch. Sehen Sie, hierher kommt noch ein Mann. Guten Tag, sind Sie auch unser Kollege? Ich weiß nicht. Ich bin nur ein Tourist. Ich reise gern. Einige von uns sind auch Touristen. Wir Deutschen reisen gern. Ich heiße Maria. Das ist Klaus. Ich bin Viktor. Mein Name ist Manfred. Altmann. Meine Freunde nennen mich Udo. Und ich heiße Peter. Ich heiße Paul. Es ist sehr angenehm, Sie alle kennenzulernen. Aber ich muss mich von Ihnen verabschieden. Es tut mir leid, ich bin verabredet. Wie viel sind wir jetzt? Sie sind 6. Die anderen sind heute nicht da. Sie fehlen. Wie schade. Sie kommen wahrscheinlich morgen. Es gibt ein Sprichwort. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Das stimmt. Na gut, bleiben Sie zu 6. Also dann, bis morgen. Auf Wiedersehen. Bis nachher. Bis bald. Tschüss. Alles Gute.